hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Wolfgang Schäuble gab den neuen Haushalt bekannt und er hat ihn die schwarze Null genannt. Die Zahlen sind allerdings total verdreht. Ein Investitionspaket vergisst man ganz diskret. Schwarze Null ist nur eine Riesenpleite. Sie versprechen wieder mal, es wäre alles optimal. Geht nach hinten los. Oh Gott! Apple hat jetzt eine Armbanduhr. Scheißegal, scheißegal. Und Sepp Blatter will nochmal eine Kandidatur. Einmal geht noch beim Korruptionsverein. Das Putin weint. Das Putin weint. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das Staatsfernsehen zensiert Putins Tränen. Keiner will sehen, denn Putins weinen nicht. Das ist ja zum Heulen. Ballermann-Nana-Nachrichten. Ballermann-Nana-Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR3.